Dialog 15 in der U-Bahn-Station. Dialog 15 at the Tube Station. Bitte, welche Linie fährt zum Leicester Square? Excuse me, which line goes to Leicester Square? Nehmen Sie die Piccadilly-Linie. Take the Piccadilly line. Muss ich umsteigen? Do I have to change? Nein, sie fährt direkt. No, it goes straight there. Können Sie mir sagen, wie ich nach King's Cross komme? Can you tell me how I can get to King's Cross? Es liegt auf der Northern Linie. It's on the Northern Line. Das ist die schwarze. That's the black one. Wohin möchten Sie fahren? Where do you want to go? Zu den Docklands, bitte. To the Docklands, please. Sie müssen bei Bank Station umsteigen. You have to change at Bank Station. Nützliche Fragen. Können Sie mir sagen, wie ich zum Trafalgar Square komme? Can you tell me how I can get to Trafalgar Square? Können Sie mir sagen, wo das Fundbüro ist? Can you tell me where the Lost Property Office is? Können Sie mir sagen, wo ich Computerspiele kaufen kann? Can you tell me where I can buy computer games?